Sonst muss man sich einfach abhängen. Ne? Also ein Großteil der Jungs damals, das war ja so eine Umbruchphase, weißt du? Die Leute waren auf der einen Seite, die gerade von der Schule runterkommen. Oder bei den Leuten, die wirklich so mal hart geschafft haben, war das halt so mal ordentlich und die ausspannen. Ne? Statt bei der Glotze zu sitzen, wo ordentlich da hingefahren, kostet Bier oder was weiß ich. Ne? Aber so für ein großer Teil der Leute war es ja so, dass sie damals in der Schule waren oder was weiß ich, für einen Kram gemacht haben, aber irgendwie nicht so, in Anführungszeichen, im Leben gestanden haben. Ja. Und dann noch hat das ja angefangen, dass die Leute, damit es verbunden ist, so Anpassungen an die Leute, mit denen du wohnst, mit denen du arbeitest zum Beispiel. Ne? Das heißt, sagen wir mal, der Dico halt haben. Erinnerst du dich noch an den Dico? Ja, klar. Ich erinnere mich auch noch an den Dico. Für mich ist der Dico von heute nicht mehr der Dico, der er war. Wobei ich nicht sagen will, dass der Ende besser oder schlechter ist. Ja. Aber das ist, der Dico heute ist keine Person mehr, die auf die Sauerwasser gehen soll. Aber der Sauerwasser damals hat mit vom Dico gelebt. Ja. Ah ja, das stimmt schon, ja. Wir haben einfach die persönliche Freiheit gehabt zu dem Zeitpunkt, ach so mal unseren Kram auszuholen. Den wir halt in der Hand haben. Wenn ich mit Keller da oder Pippinger schwitze, was dann so abgibt, dann ist hier nichts. Ne? Gut, da können Sie sich freuen. Ich freue mich, irgendeiner den Triffschütter macht. Was ist denn Bernd? Bernd geht nicht mehr weg. Ah ja, ich dachte, Bernd ist früher kaum weggegangen in dem Sinne. Okay. Wir sind bei der Bernd gefahren, haben beim Bernd gesitzt, vor dem seine Box und haben das geehrt. Verstehe? Aber das hat doch davon gelebt, dass wir irgendwie zusammen waren. Wer ist denn halt noch zusammen?